NDR Info. Das Hörspiel. Im März 2011 begann in Syrien eine Revolution von großen Teilen der Bevölkerung gegen den Staatschef Bashar al-Assad, die sich zu einem gewaltigen Bürgerkrieg entwickelte. Ein halbes Jahr später, im September 2011, begann der 30-jährige Abboud mit seiner ganz persönlichen Revolution auf Facebook. 14 Monate lang postete er täglich Statusmeldungen, die zum literarischen Dokument seines Lebens wurden. Katrin Zipse hat Abouds Meldungen fürs Hörspiel bearbeitet. Judith Lorenz führte Regie. Facebook-Profil. Aboud Said. Wohnt in Aleppo, Syrien. Spricht Arabisch, Englisch. Geschlecht. Männlich. Beziehungsstatus. Single. Religiöse Einstellung. Ich bete mich selbst an. Mein Glaube an mich selbst ist größer als mein Glaube an Gott. Ana aska insan al Facebook. Politische Einstellung. Die Plastikschlappen meiner Mutter sind schöner als jede Idee und wichtiger als die allgemeine Frauenvereinigung. Über. Ich bin der eitle Aboud Said, der extrem eingebildet ist und sich selbst für wichtiger hält als Mohammed El-Marout, Adonis und Lady Gaga. Ich werde keine Freundschaftsanfragen akzeptieren, außer wenn ihnen eine Nachricht vorausgeht mit dem Wortlaut: Aboud, ich bitte dich, lass mich mit dir in Kontakt treten. Akzeptiere bitte meine Freundschaftsanfrage. Dann werde ich darüber nachdenken. Wie oft sind wir abgelehnt worden? Wie lange haben wir gewartet, dass man unsere Freundschaftsanfragen akzeptiert? Jetzt ist der Moment gekommen, wo man auf uns warten muss, bis wir akzeptieren. Solltest aber du eine Freundschaftsanfrage von mir bekommen haben, so bitte ich dich, sie nicht zu akzeptieren. Ich lese nicht, was andere schreiben. Ich gebe niemandem Likes. Und ob du mir ein Like gibst oder nicht, ist das Letzte, was mich kümmert. Ich hinterlasse niemandem Kommentare auf seinem Profil. Ich trete keiner wie auch immer gearteten Gruppe bei, selbst wenn sie das Paradies sein sollte. Ich schreibe niemandem Happy Birthday auf die Pinnwand. Ich chatte nicht mit Männern, was nicht bedeutet, dass ich mit jeder Frau oder jedem Mädchen chatte. Ich interessiere mich nicht für Horoskope und anderen Facebook-Unsinn. Ich gehe nicht auf Events und beantworte keine Fragen. Ich akzeptiere keinerlei Kritik, so freundlich sie auch formuliert sein mag. Ich öffne mein Profil lediglich, um meiner selbst zu frönen. Zu guter Letzt, ich bin der klügste Mensch auf Facebook, ob es euch gefällt oder nicht. Ich bin der klügste Mensch auf Facebook! Eine Eske in Szene, alle Facebook! Kontakt. http://facebook.com/habut.said. Lieblingszitate. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die andere zitieren. Statusmeldungen. 30. Dezember 2011, 0:07. Ich würde alles schreiben, was ich gerade denke. Über die Lehre, die aus mir einen Pseudodichter gemacht hat. 34 Likes. 30. Dezember 2011, 1:34. Ich werde alles schreiben, woran ich gerade denke. Zum Beispiel an unsere Nachbarin, die sich von uns einen Teller geliehen hat und uns einen anderen zurückgebracht hat. Meine Mutter war ihr dann böse und schickte mich zu den Nachbarn hinüber, damit ich sagen sollte, das ist nicht unser Teller. Auf unseren ist eine grüne Blume gedruckt. 46 Likes. 4. Januar 2012, 0:12. Jeden Morgen suche ich in der Schublade nach Socken, die noch nicht völlig durchgewetzt und durchlöchert sind. Und jedes Mal finde ich nur die Socken meiner Mutter. Meine Mutter trägt Herrensocken. 57 Likes. 5. Januar, 1:58. Träume verbrennen Fett. Deswegen bin ich so schlank. 52 Likes. 2:36. Das Blut floss über meine Pinnwand, nachdem ich einen Freund hinzugefügt hatte, der ein Gewehr besitzt. 49 Likes. 7. Januar, 14:12. Du hältst dich wohl für Baudelaire, sagt meine Freundin. Worauf ich sage, wer soll das denn sein, Baudelaire? Ein Dichter? Scheiß drauf. Diese Leute hat erst die Geschichte zu etwas gemacht. Homs ist wichtiger als Troja. Abdelbaset Sarou ist mutiger als Che Guevara. Und ich bin wichtiger als Baudelaire. Da lacht meine Freundin. Sie denkt, ich mach Witze. 65 Likes. Januar 2012, 18.04 Uhr. Wenn es Gottes gezücktes Schwert gibt, dann bin ich Gottes löchrige Hosentasche. 55 Likes. 55 Likes. An die großen Elitären. Ich bin kein Cent wert, stimmt's? Bei Hochzeiten, bei Partys, bei Beerdigungen, bei Poesieabenden, bei gemeinsamen Abenden mit Freunden, bei Kundgebungen, bei Demos, in der Uni, im Zug, auf der Straße, wenn mir ein Mädchen begegnet, auf Facebook, wenn es eine heiße Diskussion in einer Gruppe von Freunden gibt, in billigen Kinosälen, in der Mensa, am Strand, bei Familienfeiern, im Gefängnis, auf dem Pausenhof, in der Werkstatt, wenn viel Kundschaft ist. Ich bin kein Cent wert. Es gibt Leute, die annehmen, ich sei ein Intellektueller und würde Gedichte schreiben, während ich in Wirklichkeit noch nie in meinem Leben Papier und Stift zur Hand genommen habe. Ich habe keinen einzigen Vers von Adonis gelesen. Bis vor wenigen Monaten kannte ich nicht einmal den Unterschied zwischen zwei Spaltern und Prosapoesie. Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine Zeitung gekauft zu haben. Und die Romane, die ich gelesen habe, lassen sich an einer Hand abzählen. Ich weiß nicht, wie die Hauptstadt von Ecuador heißt, noch wer die Sklaven in Amerika befreit hat. Ich kann weder Englisch noch Französisch. Und im Arabischen weiß ich nicht, wie man das Hamza richtig setzt. Ich bin kein Cent wert. Ich habe viele Frauen kennengelernt und mit allen geschlafen, die mir die Möglichkeit boten, ein Bett mit ihnen zu teilen. Als meine Schwester im Krankenhaus war, habe ich die Krankenschwester kennengelernt und wir haben Telefonnummern ausgetauscht. Als die Produktvertreterin, die an meinen Arbeitsplatz gekommen war, mir auf Facebook Informationen über Haarschneidemaschinen gab, dachte ich darüber nach, wo wir hingehen könnten. Doch das Mädchen, das mir gefällt, sehe ich jeden Tag und schaffe es nie, ihr zu sagen, dass sie mir gefällt. Ich bin kein Cent wert. Kein Cent. Ich habe einmal an einer Demo teilgenommen und als die Sicherheitskräfte kamen, bin ich abgehauen. Ein Bekannter von mir sah mich zufällig rennen. Am nächsten Tag sagte er zu mir, du bist kein Cent wert, sonst wärst du ja nicht weggerannt. Ich bin kein Cent wert. Und ich werde diesen Preis stabil halten. Sprecht mir nach. Ich bin kein Cent wert und gerade darum bin ich glücklich. Ich bin kein Cent wert und gerade darum bin ich glücklich. 129 Likes. 9. Januar, 10.20 Uhr. Ich bin euch übelgesonnen, seit es auf euren Hausdächern Satellitenschüsseln gibt. Wenn bei uns auf dem Dach nur eine Fernsehantenne steht. 41 Likes. 11. Januar, 13.32 Uhr. Ich liebe dich, solange du online bist. 29 Likes. Januar 2012, 16.19 Uhr. Ich bitte dich um eine Zigarette, nur um dir zu beweisen, dass ich ein Feuerzeug besitze. 41 Likes. 13. Januar 2012, 3.21 Uhr. Frauen sind für mich die einzige Alternative Frauen zu Facebook. Frauen sind für mich die einzige Alternative zu Facebook. 41 Likes. 14. Januar 2012, 17.49 Uhr. Sie sagte, ich habe das Risiko auf mich genommen und bin tausende von Kilometern gereist, um zu dir zu kommen. Und was hast du getan? Ich sagte, ich habe deinen Namen in einer Statusmeldung erwähnt. 33 Likes. 16. Januar, 20.15 Uhr. Wie der Autofahrer, der seinen Wagen zur Reparatur bringt. Fragt das Volk, was die Freiheit angeht. Meister, wie viel wird das Ganze wohl kosten? Und wie der Mechaniker, der seinen Beruf nicht beherrscht, antwortet das Regime: Das sieht schlecht aus, da ist nichts zu machen. 69 Likes. 17. Januar, 20.03 Uhr. Um 5 Uhr Nachmittag war meine Schicht in der Werkstatt zu Ende. Ich streifte meinen Arbeitsgürtel ab und rannte los. Alle drehten sich nach mir um, als ich rannte. Ein paar fingen an, hinter mir herzurennen, weil sie dachten, ich renne ins Paradies. Kinder rannten mir hinterher, weil sie glaubten, ein Flugzeug sei irgendwo in der Stadt aufgrund eines technischen Fehlers notgelandet. Hunderte von Hunden rannten mir hinterher. Sicherheitsbeamte rannten mir hinterher, weil sie dachten, ich sei aus dem Gefängnis ausgebrochen. Feuerwehrautos dachten, es gäbe einen Brand. Rettungswagen. Die Intellektuellen, die im Café gesessen hatten. Der Konditor. Die Verräter und Mörder. 1000 Mörder waren es und alle waren sie hinter mir her. Als ich zu Hause ankam, drehte ich mich zu ihnen um und sagte: Alles, was los ist, ist, dass meine Freundin gerade online ist. 86 Likes. 18. Januar 2012, 14.03 Uhr. Der Diktator hört keinen Jazz. Der Diktator hört keinen Jazz. 19. Januar 2.07 Uhr. In dieser feindseligen Nacht besitze ich 6 Zigaretten und ein Handy, mit dem man keine Anrufe machen kann. Ein Liter Wein der Marke Cassara und 44 Personen online in der Chatliste, von denen ich schon einige verbraucht habe und solche, die ich mich nicht anzusprechen traue und andere, die ich nicht kenne und die mich womöglich auch nicht kennen. Ich habe das dringende Bedürfnis nach einer Liebesgeschichte. Ich werde mich in die nächstbeste verlieben, die Hallo schreibt. Aber vielleicht kommt auch ein Stromausfall, bevor ich mich verliebe. 66 Likes. 20. Januar, 20 Uhr. Das Leben hier auf Facebook ist weniger gerecht als das Leben da draußen. Ein Indiz dafür ist, dass es hier auf Facebook beispielsweise keinen Schlamm gibt. Hier wirken alle Menschen sauber, elegant und redegewandt. Aber draußen, also zum Beispiel, wenn ich mit dem Bus fahre, setzt sich nie ein Mädchen neben mich. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist es wegen meiner kaputten Schuhe. Oder es hat mit meiner Mütze zu tun, vielleicht gibt es auch keinen Grund. Aber das ist Gerechtigkeit. Das Leben hier auf Facebook ist weniger gerecht als das Leben draußen. Ein Indiz dafür ist, dass hier jeder spricht, mich eingeschlossen. Wenn das Schweigen draußen Tausende von Menschen umgebracht hat und immer noch umbringt. Doch das ist Gerechtigkeit. 44 Likes. Doch das ist Gerechtigkeit! 20. Januar, 22.05 Uhr. Das Leben hier auf Facebook ist weniger gerecht als das Leben draußen. Ein Indiz dafür ist, dass hier das Wort spricht. Hier braucht ein Mädchen keine Hose, keine modische Frisur, kein neues Handy und auch kein Silikon. Hier braucht der Mann keine Krawatte. Er braucht kein Auto und muss sich nicht rasieren. Während draußen alles andere spricht, nur nicht das Wort. Das Wort ist stumm. So wie ich. Das ist die Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit! 62 Likes. 23. Januar, 18.54 Uhr. Ich bin Abu Zahid, das Arschloch, wie meine Freundin sagt. Weil ich nicht auflegte, als sie mich versehentlich anrief. Ich wusste nicht, ob sie ihr Handy in der vorderen oder der hinteren Hosentasche stecken hatte. Alles, was ich hörte, war ein Reibegeräusch, das so ähnlich wie Jazz klang. Ich hörte zu und tanzte sogar ein bisschen, so lange, bis ihr Guthaben verbraucht war. 54 Likes. 19.20 Uhr. Ich bin Abu Zahid, das Arschloch. Immer wenn ich einen Wasserhahn sehe, drehe ich ihn auf. Immer wenn ich eine Schraubenmutter entdecke, löse ich sie. Immer wenn ich den Gebetsruf höre, mache ich die Musik lauter. Immer wenn meine Schuhsohlen voller Schlamm sind, suche ich nach sauberem Marmor. Immer, wenn ich Shakiras Hintern sehe, beanstande ich die Nase meiner Freundin. Immer, Wenn mich ein Mädchen auf Facebook löscht, lösche ich im Gegenzug 5 Männer. 57 Likes. 24. Januar 2012, 19.12 Uhr. In Wirklichkeit bin das auf meinem Profilbild gar nicht ich. Ich bin eigentlich ein gut aussehender, blonder junger Mann mit blauen Augen. Ich liebe jeden Menschen. Ich fühle mich persönlich angesprochen, wenn die Nachrichtensprecherin auf dem Bildschirm lächelt und nehme an, sie hat sich in mich verliebt. Ich bin ein gut aussehender, höflicher junger Mann und derjenige, der hier manchmal schreibt, bin nicht ich. In Wahrheit hält diese Person, die dieses niveaulose Zeug verbreitet, mich hier gefangen. Ich bin eine Geisel. Ich schreibe aus Zwang. Ich schreibe, während eine Pistole auf meinen Kopf gerichtet ist. Und diese Smileys, die ich manchmal verschicke, sind fake. Ähnlich wie das Lächeln eines politischen Gefangenen, der plötzlich im syrischen Staatsfernsehen erscheint und über die Reformen spricht. 143 Likes. 143 Likes. 1. Februar 2012, 12.08 Uhr. Bei der Fernsehübertragung einer UN-Vollversammlung. Meine Mutter sagt, diese ganzen weißen Blätter, die da vor denen auf dem Tisch liegen, sollen für Syrien sein? Natürlich meint meine Mutter damit, dass die Sache doch eigentlich völlig klar ist und nicht zu viel Papier benötigt. 115 Likes. 3. Februar, 9.32 Uhr. Ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich nach Beirut fahren werde, um wieder ein syrischer Arbeiter im Libanon zu werden. Ihr Rat an mich lautete folgendermaßen. Blas keine Luftballons auf, nur um sie dann zerplatzen zu lassen. Geh mit keiner Frau ins Bett, die sich die Zehennägel lackiert. Sei nicht so ernst beim Schlafen. Dein Schlafen und deine Träume sollen ein Witz sein. Ein Witz wie der kommende Krieg. 64 Yippie. Yippie. 5. Februar 2012. 1.58 Uhr. Ich bin der klügste Mensch hier auf Facebook. Ich bin der klügste Mensch hier auf Facebook. Facebook. 38 Likes. 9. Februar, 1 Uhr. Facebookiges. Wenn ich darüber nachdenke, einige meiner Facebook-Freunde zu löschen, zögere ich bei einigen Fällen. Es folgen Beispiele. Ein albernes Mädchen, dessen gesamte Facebook-Aktivität sich auf Horoskope und Bilder mit Herzchen beschränkt. Und das aber dafür sehr hübsch ist. Ein regimetreues Mädchen, das aber dafür Bilder von sich im Bikini postet. Ein Freund, der mir mit seinen ständigen Mahmoud Darwish-Zitaten wahnsinnig auf die Nerven geht, der mir aber dafür regelmäßig Likes gibt. Freunde, die sich überhaupt nicht für mich interessieren. Dichter, Autoren, Journalisten, Künstler etc., die aber einfach fette Kontakte sind. Freunde, die über keine einzige positive oder zumindest zu mir passende Eigenschaft verfügen und für die einfach gar nichts spricht. Mit denen meine Facebook-Freundschaft aber obligatorisch ist, sodass es außerhalb meiner Entscheidungsmacht steht, sie zu löschen. Zum Beispiel habe ich einmal meinen Cousin gelöscht. Daraufhin kam seine Mutter und hat sich bei meiner Mutter beschwert, und dann den Kontakt abgebrochen. Es hätte beinahe einen Bürgerkrieg gegeben. 124 Likes. 14. Februar, 20.38 Uhr. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin ein einziges Mal in meinem Leben im Kino gewesen, als ich in Beirut war. Genauer gesagt, im Barbiersviertel. Vor dem Eingang zum Kinosaal stand ein Mann und schrie: Sex und Ficken, Sex und Ficken. Der Titel gefiel mir, also ging ich rein. Es war ein ägyptischer Film aus den 80er Jahren, in dem der Hauptdarsteller die Hauptdarstellerin küsst. 34 Likes. 'Meine Freundin sagt, ich würde gerne mal dein Bücherregal sehen. Ich sagte ihr, ein Bücherregal habe ich nicht, nur ein paar Bücher, die hier und da herumliegen. Ich habe kein eigenes Zimmer. Von meinem Zimmer sagt jedes Familienmitglied, dass es seines ist. Und wenn Besuch kommt, wird es zum Wohnzimmer. In meinem Zimmer gibt es kein Bett. Es gibt darin einen Fernseher und einen Heizkörper. Da sitzt meine Mutter immer drauf, lässt ihre Gebetskette durch die Finger gleiten und schaut Nachrichten. Und weil sie nicht lesen kann, fragt sie mich jeden Tag nach der Zahl der Märtyrer. Ich langweilt ihre Fragerei und manchmal denke ich mir einfach eine beliebige Zahl aus. 128 Likes. 128 Likes. 24. Februar, 21.54 Uhr. Die Minze in meinem Tee ist wichtiger als das Pokémon auf deiner Unterhose. 24 Likes. 25. Februar, 0.03 Uhr. Ich bitte euch alle, das Schreiben zu unterlassen. Vor allem diejenigen, die es besser können als ich. 63 Likes. 11. März, 18.47 Uhr. Wie das syrische Regime. Jeder, der mich nicht mag, wird durch Selbstmord sterben. 49 Likes. 19 Uhr. Wie Gott. مسالمين مع هؤلاء الذين يقتلون بالقوة أولادنا. Jeder, der mich nicht mag, wird im Höllenfeuer schmoren. 54 Likes. 12. März, 0.03 Uhr. Wie die syrischen Staatsmedien. Jeder, der mich nicht mag, wird bald in einem Video aussagen, er sei ein Mossad-Agent. 30 Likes. 29. März, 1.38 Uhr. Den Großteil meiner Zeit verbringe ich mit Maschinengetöse, Hammerschlägen und der Kälte des Metalls. Meine Kleider sind zerlumpt und von oben bis unten mit Öl und Fett beschmiert. Meine Hände sind inzwischen so mürbe und knochig geworden, dass ich damit nicht einmal die Schulter einer nach Wasser bettelnden Zigeunerin berühren, sie nicht einmal einem Hund zum Fressen geben könnte. Ich sollte eher über Dinge wie die Orientalizität des Schraubgewindes schreiben oder über das Ende der Muttern. Ich könnte einen Roman schreiben über Löcher oder über das Behandeln von Hornhaut. Ich könnte über die Grausamkeit der Schraube beim Eindrehen in die Mutter schreiben. Oder mein Hemd an Liebhaber abstrakter Kunst verkaufen. 151 Likes. Ich werde bei Info dazu schreiben, ich habe noch keinen Universitätsabschluss. Sollte ich graduieren und dann einen Universitätsabschluss besitzen, werde ich ihn nicht in meinen Lebenslauf schreiben. Natürlich nur gesetzt den Fall, dass ich jemals einen Lebenslauf haben sollte. Ich habe keinen Führerschein und habe in meinem Leben noch nie ein Auto gelenkt. Nicht einmal Computerspiele, bei denen mein Auto fährt, habe ich je gespielt. Mein Vater hat mir, als ich klein war, auch kein Spielzeugauto geschenkt. Ich habe immer nur mit den Schuhen meiner Geschwister Zug gespielt. Ich weiß nicht, wie man ein BH aufmacht. Und am Rande bemerkt, meine Mutter ist eine Beduinin, sie trägt kein BH. Sie liest und schreibt auch nicht, aber sie ist, wie mein Freund Rami Rardir sagt, das schönste Prosagedicht überhaupt. Jeden Tag konsumiere ich mich selbst und warte auf meine Vernichtung. 155 Likes. 155 Likes. أحسن شيء في لعبتي أرخص شيء في لعبتي أحسن شيء في لعبتي أرخص شيء في لعبتي واصل عليك أسرع مني لا أمني رايب ولا شرطي. 2. April 2012, 21.30 Uhr. Ich bin die ganze Welt und ich mache keinen Spaß. 29 Likes. 2. April, 21.42 Uhr. Das Ergebnis ist immer noch 1:0 für mich gegen alle. 34 Likes. 5. April, 6.09 Uhr. Ist der Gott, der Paris Hilton erschaffen hat, derselbe Gott, der mich erschaffen hat? 56 Likes. 23. April, 9.42 Uhr. Manchmal kommt es vor, dass eine meiner Facebook-Freundschaften, eine Journalistin oder Schriftstellerin, plötzlich auf dem Fernsehbildschirm auftaucht. Dann versuche ich, meine Mutter zu überzeugen, schau Mama, da ist eine Freundin von mir, mit der rede ich jeden Tag. Wir chatten, machen Witze miteinander und gestern hat sie meinen Status geliked. Da lacht meine Mutter und sagt, ha gut, mein Schatz, wann wirst du denn endlich erwachsen? 203 Likes. 203 Likes! 29. April 2012, 18.10 Uhr. Gerade laufen im Nachbarzimmer Verhandlungen zwischen meiner Mutter und unserer Nachbarin. Die möchte, dass ich ihre Tochter wieder meinen Freunden hinzufüge. Ich höre, wie meine Mutter laut sagt: Erklär deiner Tochter, dass mein Sohn auf seiner Pinnwand keine Bilder mit roten Rosen und Herzchen toleriert. 142 Likes. 5. Mai, 9.57 Uhr. Dem Bürgerkrieg zum Trotz. Heute Morgen werde ich meiner Mutter einreden, sie sei Drusin. An einem anderen Morgen werde ich ihr einreden, sie sei Kurdin. Dann werde ich sie davon überzeugen, dass wir keine Sunniten sind, dass unsere blöden Vorfahren uns reingelegt haben und dass wir eigentlich Alawiten sind. Und in einer regnerischen Nacht werde ich sie davon überzeugen, dass wir Juden sind. Ich werde ihr sagen, Mama, wir sind Gottes auserwähltes Volk. Und eines Tages, wenn ich sie wieder im Rauchen unterrichte, werde ich ihr sagen, sie soll einen tiefen Zug nehmen. Mama, zieh's mal richtig tief rein und schluck es runter. Und dann werde ich sie davon überzeugen, dass wir Atheisten sind. 263 Likes. 263 Likes! 6. Mai. 1.24 Uhr. In Man Beach googeln Pubertierende nach israelischer Sex. Sie nehmen an, israelischer Sex sei anders. Natürlich ist das eine Folge des anti-imperialistischen Widerstands. 187 Likes. 7. Mai, 18.29 Uhr. Bevor ich heute aus dem Haus ging, bemerkte meine Mutter, dass ich ein Halstuch in der Hand hatte. Sie fragte mich, für wen ist das? Ich kratzte mich am Kopf und sagte, das ist ein Geschenk für meine Freundin. Sie sagte nichts, aber ich wusste, dass ihr die Sache nicht gefiel. Als ich am Rausgehen war, sagte sie, Abut, nimm du aber auch Geschenke von ihr. 161 Likes. 13. Mai, 1.47 Uhr. Meine Mutter sitzt neben mir und ich schnüffle in den Profilbildern meiner Freundinnen. Jedes Mal, wenn ich ein aufregendes Foto von einer Freundin anklicke, fragt meine Mutter mich verwundert, wer ist denn die? Mama, das ist eine Christin. Dann sage ich, Mama, das ist eine Christin. 152 Likes. 13. Mai 2012. 13.49 Uhr. Wegen der Klausuren werde ich einige Zeit nicht auf Facebook sein. Verratet mich bitte nicht. Postet mir bitte keine bescheuerten Fotos auf die Pinnwand. Schreibt bitte nicht Freiheit für Abu Sa'id. Und keiner von euch darf behaupten, er sei der klügste Mensch im Facebook. Keiner darf meine Freundin anbaggern oder Gedichte auf meine Pinnwand schreiben und mir den Spaß vorenthalten, sie zu ignorieren. Schreibt mir E-Mails. Schreibt mir, dass ihr meine Telefonnummer wollt. Denkt über eine Beziehung mit mir nach, denn ich werde ledig zurückkehren. Ohne Schuld an allen Ich-liebe-dichs, die ich jemals hier auf Facebook gesagt habe. 231 Likes. 231 Likes! Yippie, nee, nee, nee. Yippie. Geständnis Nummer 46. Ich war in meinem Leben bisher nur ein- oder zweimal in Damaskus. Ich habe noch nie in meinem Leben mit Messer und Gabel gegessen. Bin noch nie ein Auto gefahren. Kann nicht schwimmen. Bin noch nie Zug gefahren. Ich habe noch nie in einem Flugzeug gesessen und ich habe nie die Mukaddima von Ibn Khaldun gelesen. Jedes Mal nehme ich mir vor, sie über Google zu suchen und vergesse es wieder. Ich habe noch nie ein iPad gesehen und was Tiere, Insekten und Vögel anbelangt, kenne ich nur Ameisen und Fliegen, zweitklassige Vögel und den Hund in der Straße, in der mein Bruder Mohammed Said lebt. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben in der Moschee gebetet. Das war, als ich noch auf die Grundschule ging und es war sehr heiß damals. In den letzten anderthalb Jahren habe ich ein paar Mal gebetet, ohne Licht. Keinen der YouTube-Links zu Musikvideos, die mir meine Freunde in den Nachrichten eingangen oder auf die Pinnwand posten, höre ich mir an. Seit Jahren behaupte ich, Jazz zu hören, kenne aber in Wirklichkeit nur Louis Armstrong. Die Liebe in den Zeiten der Cholera habe ich nicht gelesen und noch nie habe ich die Wange eines Mädchens berührt, außer bei meinen Schwestern und Cousinen. Noch nie in meinem Leben habe ich einen Text auf ein Blatt Papier geschrieben, noch nie habe ich ein Mädchen insgeheim verehrt und noch nie war ich mit einem Geistlichen, einem Polizisten oder einem anständigen Herrn befreundet. Bei mir zu Hause habe ich keinen eigenen Schrank. Ich habe eine Schublade, in der ich meine wenigen Bücher lagere, meine Socken, meine Unterwäsche, ein schwarzes Feuerzeug, das ich von Nur Quays geschenkt bekommen habe. Ein paar DVDs und andere Sachen, die nicht weiter nennenswert sind. 178 Likes. 28. Juni 2012. 17:01 Uhr. Geständnis Nummer 52. Ich werde so lange weiterschreiben, bis der Panzer... Bei unserem Haus ankommt! 122 Likes. 29. Juni 2012. 5.52 Uhr. Meine Mutter ist plötzlich, ohne vorher anzuklopfen, in mein Zimmer gekommen. Bei uns zu Hause klopft man an. Eigentlich gibt es auch nur ein Zimmer. Ein Zimmer, von dem ich sage, es sei meines, von dem meine Mutter sagt, es sei ihres und die Gäste sagen, es ist unseres. Und wenn mein großer Bruder sauer ist, sagt er, raus mit euch aus meinem Zimmer. Meine Mutter kommt also plötzlich rein. Überall liegen Taschentücher herum, triefend vor Sperma und Angst. Im Aschenbecher ist fast schon kein Platz mehr für eine weitere Zigarette. Hassan Blessims Buch »Der Verrückte vom Freiheitsplatz«, »Heavy Metal vom Feinsten«, »Devil Doll«. Habut, wieso schläfst du nicht? Komm, Mama, setz dich her, nimm eine, rauch. Meine Mutter kauert sich dazu, steckt sich eine Zigarette zwischen die Lippen. Ich gebe ihr Feuer. Keine Ahnung, wo sie das her hat. Sie tippt mir immer so auf die Hand, wenn ich mit dem Anzünden fertig bin. Rauch nur, Mama, rauch. Speie dein inneres Feuer wie ein Drache. Rauch. Mama, findest du nicht auch, diese Eva Rose ist wirklich die schönste Pornodarstellerin überhaupt? Mama, ich habe mir dreimal hintereinander einen runtergeholt. Mama, und dieses Video ist von einem Jungen, den sie mitgenommen und anschließend gefoltert haben. Seinen Leichnam haben sie dann angezündet und auf die Straße geworfen. Mama, wenn ich sie lieben will, tut's mir weh. Mama, ich will nach Damaskus, wenn 1 Million Panzer auf den Straßen sind. Mama, soll ich dir ein Glas Wodka einschenken? Meine Mutter raucht ihre Zigarette in rasender Geschwindigkeit zu Ende. Mama, Paul Schahul sagt, heiße Lippen verbrennen Zigaretten, bevor das Streichholz sie anzündet. Mama, ich will mit den toten Getöteten zusammen sein und eine Katze kaufen. Und ich will einen Lebenslauf. Einen ganz großen, Mama. Einen großen Lebenslauf. Ich will Salma Masri heiraten. Und dass uns einen Krankenwagen vom Friedhof nach Hause bringt. Meine Mutter zündet sich eine zweite Zigarette an. Mama, Paul Schahul sagt, auch der Rauch ist ein Aufbruch. Mama, heute habe ich ein Geschenk von meiner Freundin bekommen. Sie hat eine blaue Jeans an. Mama, ich habe ihr nichts gegeben, wie du es wolltest. Ich habe ihr gesagt, ich werde dir meine Zunge schenken. Mama, komm, Abut, wasch dir deine Hände und dein Gesicht. Geh Brot holen. Es ist schon 7 Uhr morgens. 245 Likes. 15. Juli 2012. 3.26 Uhr. Je mehr Freunde es werden, desto größer wird die Einsamkeit. 157 Likes. 28. Juli 22.53 Uhr. Früher pflegte ich, mein Chatfenster zu öffnen, um mir unter den Facebook-Freunden, die mit grünem Licht erschienen, das hübscheste Mädchen auszusuchen und ihm ganz unverfroren und ohne jegliche Einleitung zu schreiben, ich liebe dich. Zurzeit wage ich das nicht mehr, denn jetzt könnte mich jeden Moment der Tod verschlingen. Stell dir vor, du schreibst gerade, ich liebe dich, und dann schlägt über deinem Kopf eine Bombe ein. Eine Katastrophe wäre das. Nicht der Tod wäre die Katastrophe. Der Tod ist, wie wir hier zu sagen pflegen, ein Furz. Die Katastrophe wäre, wenn eine Liebesgeschichte so enden würde. 178 Likes. 29. Juli 2012. 0.42 Uhr. Für den Fall, dass mein Computer und ich von einer Bombe getroffen werden, wird eine im Ausland lebende Person mein Facebook-Profil weiterführen. Alles wird beim Alten bleiben. Mein Profilbild wird so bleiben, wie es ist. Mit Muttermal und Zigarette. Auch die Freunde werden bleiben. Nur ihre Anzahl wird variieren. Die Liebhaberinnen. Wir werden weitermachen, solange es Buchstaben auf der Tastatur geben wird. Die Dichter, zum Teufel mit euren Facebook-Wänden, Wand für Wand. Der Tod. Lösche einen Freund, akzeptiere dafür einen anderen, der seit Monaten wartet. Die Revolution hat sich erhoben und die Facebookler haben sich an ihren Platz gesetzt. 121 Likes. 31. Juli, 10.03 Uhr. Und wie geht's so? Gibt's bei euch immer noch Probleme? Das sind keine Probleme. Das ist eine Revolution. 149 Likes. 31. Juli 2012, 16.19 Uhr. Unser ganzes Leben hat man uns vorgeworfen, dass wir nicht beten und nicht fasten. Und heute stört man sich an unseren Bärten und dem Ausdruck Allahu Akbar. Herr Gott nochmal. 90 Likes. 3. August 2012, 4.34 Uhr. All dieses Zeug, was in den Zeitungen, den Medien und auf Facebook über die Revolution geschrieben wird, ist kein Cent wert. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird Aleppo und sein Umland einfach zerstört werden und wir werden zermalmt und vertrieben werden. Wir werden die Kunst des Grauens lernen und die Kunst des Springens und Rennens und Fluchens. Jeder einzelne von uns wird eine wandelnde Enzyklopädie des Schreckens, der Angst und der Brutalität sein, weil er nicht vorher sterben wird. Eine Stadt jetzt zu besingen und zu verehren ist etwas Erbärmliches. Sie sagten, versteck dich unter der Treppe oder im Bad oder im Klo oder im Bunker. Da kam eine Rakete und sprengte die Treppe und das, was darunter war, das Bad, das Klo, den Bunker in die Luft. Dann sagten sie, Allahu Akbar, ein Wunder. Alles wurde zerstört, nur das Wort Allah ist auf der Wand stehen geblieben. Da kam eine befreundete Patrone angeflogen und sprengte Gott und die Wand davon. Verlangt wird, dass du ein Raubtier bist und keine Bestie. Dass du dir die schönste Art zu sterben aussuchst. Aber davor musst du erst mit der einen Hälfte deines Fußes Haitham Malech das Maul stopfen und mit der anderen jedem, der jetzt von dir verlangt, friedlich, friedfertig, pacified, Pazifist. Ach, was weiß ich denn. 216 Likes. August, 11.03 Uhr. Ich wünschte, sie wüsste, wie wichtig ich auf Facebook bin. 87 Likes. 14.15 Uhr. Bei Demonstrationen, während ich inmitten riesiger Menschenmassen rufe, Freiheit für immer, gegen deinen Willen, Assad, nehme ich mein Handy plötzlich aus der Tasche, schaue aufs Display, stecke es wieder ein und sage, ich wünschte, sie würde anrufen. 103 Likes. 6. August, 1.10 Uhr. Sie hat ihr Profilbild geändert. Ohne die ausstehende Freundschaftsanfrage zu beachten. 80 Likes. 9. August, 13.31 Uhr. Mein Meister Abud will, dass ich unter der prallen Sonne stehe und den Himmel beobachte, damit ich ihm Bescheid gebe, wenn ein Kriegsflugzeug angeflogen kommt, während er gemütlich drin in der Werkstatt arbeitet, eine Zigarette im Mundwinkel und gerade zu einem Kunden sagt, faste, bete und schließ die Rebellen in dein Gebet mit ein. 93 Likes. 11. August, 10.49 Uhr. Vor unserem Haus steht ein gut aussehender Terrorist. 98 Likes, 13.50 Uhr. Das Massaker ist unmerklich an uns vorbeigezogen. 77 Likes, 16. August 2012, 19.03 Uhr. Seit gestern ist mein großer Bruder mit mir auf Facebook befreundet. Natürlich hat er mir erst eine Freundschaftsanfrage geschickt und ich habe sie bedingungslos, ohne Flehen und Bitten, sogar ohne ihn auf die Warteliste zu setzen, akzeptiert. Ich hatte keine andere Wahl. Deswegen bitte ich euch alle, in Gegenwart meines Bruders keine Skandale zu provozieren und öffentliches Flirten auf meiner Pinnwand künftig zu unterlassen. Mein Bruder scrollt durch mein Profil und glaubt, dass es sich bei Namen wie Elme Entabil, Luisa Abdulkarim, Eslam Ebushkeir, May Scaff etc. um Pseudonyme handelt, die nicht ihren wahren Besitzern entsprechen. Er will einfach nicht glauben, dass das meine Freunde sein können. Also ich bitte dich, wie soll das denn gehen? Wann soll denn das passiert sein? Und wie kommt man in Manbij an jemanden wie zum Beispiel May Scaff? 138 Likes. 22. August 2012. 20.20 Uhr. Bitte mach das Nachrichtenband größer. Unser Fernseher ist nämlich sehr klein. 128 Likes. 25. August 2012. 13.21 Uhr. Während meine schöne Nachbarin den Boden vor ihrem Haus mit Wasser besprenkelt, stehe ich auf dem Balkon und rauche. Ich rauche, um ihr den Eindruck zu vermitteln, ich sei sehr beschäftigt. Und keineswegs alleine. Ich rauche, damit ich ihr vor die Füße aschen kann. Ich rauche, um den Diktator bei jedem Zug zu verfluchen. Ich rauche, damit mir der Rauch in die Augen steigt und sie zu Tränen beginnen und meine Mutter dann annimmt, ich beweine meine gefallenen Freunde. Ich rauche und lasse eine regelrechte Rauchwolke entstehen, damit es für die zivilisierte Welt so aussieht, als würde unser Haus brennen und man uns die Feuerwehr und Rettungsteams schickt. Ich rauche, damit meine Mutter keine Pause vom Rauchen bekommt. 19. September 2012, 12.21 Uhr. Das Einzige, was mich gerade interessiert, ist, meinen Nachbarn mit Revolutionsliedern zu ärgern. 105 Likes. September 15.09 Uhr. Ich bin der größte Schmiedemeister im Industrieviertel. Ich bin der größte Schmiedemeister im Industrieviertel. 88 Likes. 25. September 18.41 Uhr. Geständnis Nummer 55. Ich bin einsam hier und alles um mich herum ist auch einsam. Meine Mutter und ich, wir teilen die Einsamkeit gerecht unter uns auf. 93 Likes. 3. Oktober 2012. 11.25 Uhr. Nachdem ich am Morgen meine Augen geöffnet habe, schalte ich als allererstes den Fernseher an. Ich sehe die Zahl der Todesopfer. Ich sehe Verwüstung und Zerstörung. Ich sehe Sahra, das kleine Mädchen, wie es unter den Trümmern weint. Ich strecke meine Hand nach dem Bildschirm aus und wische ihr die Tränen ab. Ich sehe die Patronenhülsen. Man sagt, sie bestünden aus reinem, teurem Kupfer. Ich suche nach ihnen auf dem Bildschirm. Ich denke darüber nach, sie einzusammeln, zu verkaufen und mir von dem Erlös Zigaretten und Haschisch zu kaufen. Ich sehe das fließende Blut. Ich strecke meine Zunge raus und beginne, den Bildschirm abzulecken. Ich sehe die Leichen der Hingerichteten mit hinter dem Rücken zusammengebundenen Händen. Ich strecke meine Hände nach ihnen aus und versuche, die Schlingen zu lösen und die Binden von ihren Augen abzunehmen, um sie dann loszulassen. Denn womöglich kann uns niemand von diesem verdammten Regime befreien, außer den Toten. Denn die Toten haben im Gegensatz zu uns Lebenden nichts mehr zu verlieren. Und manchmal sehe ich die Nachrichtensprecherin. Und dann ziehe ich mich aus. Und bevor es zu irgendwas kommen kann, höre ich aus dem Bildschirm Takbir. Dann ziehe ich mich schnell wieder an und sage mehrmals Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! 197 Likes. 4. Oktober, 23.17 Uhr. Früher als Grundschüler hasste ich die Schule. Ich schwänzte den Unterricht oft, ohne dass meine Eltern etwas davon wussten. Und immer wenn das Prüfungsdatum näher rückte, wünschte ich mir, ein Wunder möge geschehen. Dass der Unterricht ausfällt oder die Prüfung verschoben wird oder beispielsweise die Schule explodiert. Und jetzt blicke ich voller Schadenfreude auf all die zerstörten Schulen. 149 Likes. 5. Oktober, 2.22 Uhr. Facebook geht mir auf die Nerven und ich denke darüber nach, Azrael, den Todesengel, herbeizurufen, damit er meine Seele aus diesem Bildschirm herauszehrt. Was bedeutet es, wenn du Freunde hast in allen Farben, mit vielen Bildern und elektronischen Seelen, während du in Wirklichkeit außerstande bist, auch nur eine halbe Stunde mit einem Menschen aus Fleisch und Blut zu verbringen? Nur einige Meter entfernt von hier, genau vorm Haus, beißen Hunde auf Mülltüten herum. Marginalisierte, feige und unschuldige Hunde, so wie ich. Ich denke... Warum gibt es auf Facebook eigentlich keine Hunde? Zum Beispiel, Hund A gefällt der Status von Hündin B. Hund C ist in einer Beziehung mit Hündin D, die sich allerdings nicht in der Hundefreundesliste befindet. Jetzt, während ich dahin sterbe, muss ich meinen elektronischen Freunden doch ein kleines Vermächtnis hinterlassen. Ich habe euch all diese Zeit betrogen. In Wirklichkeit habe ich vor kurzem festgestellt, dass ich euch für eine Schachtel Zigaretten verkaufen würde. Und meine Mutter für eine Runde Schlaf. Und meine Heimat für meine Mutter. Und mich selbst verkaufe ich für einen kleinen, kleinen Moment des Sieges. So, als werfe man einen Stein nach einer Katze, die dann flieht. Ich habe euch betrogen. Immer wenn der Strom ausgefallen ist, habe ich mich über euch schiefgelacht. Nehmt mein Profil und macht damit, was immer ihr wollt. Macht daraus ein Sanatorium, eine Ruine, eine Pension. Hauptsache, ihr lasst keine Hunde darauf. 256 Likes. 256 Likes! لا أمني رائب ولا شرطي السوري فرد جناحاته عم حرية جاهز السوري فرد جناحاته 28. Oktober 2012, 19:57 Uhr. Die Problematik mit Ich bin der klügste Mensch auf Facebook ist bei Future TV angekommen, was die schöne kurzhaarige Moderatorin Shayma Aubry dazu brachte zu sagen, was soll das denn bitte heißen? Auf welcher Grundlage soll er der Klügste sein? Ich wiederhole es unermüdlich weiter. Ich habe wegen dieses Satzes schon viele Freunde verloren. Jedes Mal, wenn ich schreibe, ich bin der klügste Mensch auf Facebook, verliere ich 5 Freunde. Und ich mache weiter. Wie viel es mich auch kosten mag, selbst wenn ich am Ende ganz allein hier sein sollte und alleine vor mich hin brabble, werde ich dann und wann ins Leere schreien, ich bin der klügste Mensch auf Facebook. NASKA Insane auf Facebook. 125 Likes. 12. November 2012, 5.12 Uhr. Alte Krankheiten und Komplexe 2. Du schleichst dich aus der Schule davon, hin zu den Gärten und Ruinen und machst dich auf die Suche nach einem Gecko. Ein Gecko ist ein Lebewesen aus der Gattung der Kriechtiere, ähnlich wie ein Krokodil, nur fingergroß und sehr schnell. Es ist aber dennoch möglich, ihn zu fangen. Doch pass auf, wir wollen ihn lebendig, wie wir auch den Diktator lebendig wollen. Du setzt ihn in ein Einmachglas und verschließt es fest. Es darf wirklich kein bisschen Sauerstoff mehr reinkommen. Und du musst ihn ohne Fressen und Trinken einsperren und immer... Wenn du merkst, dass er gerade dabei ist zu sterben, mach den Deckel ein wenig auf und lass ihn atmen. Nicht um der Freiheit willen, sondern einfach nur, um ihn am Leben zu halten, dass er weiterleidet. Lass ihn ohne eine einzige Schramme sterben, ohne dass er auch nur einen einzigen Tropfen Blut vergießt. Lass ihn sterben, so wie wir sterben. Und wenn es mit ihm vorbei ist, nimm ihn an seinem Schwanz. Ess ihn mit Wasser und schleif ihn anschließend durch Salz. Dann leg ihn unter die pralle Sonne. So kannst du ihn zu einer hübschen Ikone machen. Und aus Trotz gegen das teure Lacoste-T-Shirt der Schuldirektorin steck dir diesen schönen Gecko ans Hemd und geh in die Schule. Geh zur Direktorin und dann sag ihr, das ist der Gecko, der dieses dumme Krokodil auf deiner Brust verschlingen wird. 124 Likes. 16. November, 10.41 Uhr. Wie es scheint, sind wir ein sehr gieriges Volk. Wir wollen Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung. Aber was noch viel ironischer ist, wir wollen, dass das Töten aufhört. Und das, wo doch alle Profile nur so vor Waffen strotzen. Die Frauen, die Männer, die Kinder, die Geistlichen, die Nachrichtensprecherin, Ziad Rahbani, sogar die Profile der Menschenrechtsorganisation, alle schlafen sie mit einer Pistole unterm Profilbild. Und Facebook ist übersät mit Security-Checkpoints. Jeder Einzelne hat einen Sprengstoffgürtel um. Jetzt gerade eine elektronische Demo. Wir sind alle die Nusra-Front! Takbir! Ehna kullina rabbete Nusra! Und jetzt genau im selben Moment. Takbir! Welche Farbe hat die Jeans, die du trägst? Braun. Takbir! 148 Likes. 20. November 2012, 3.36 Uhr. Sie fragt mich auf Facebook, liebst du mich? Ich liebe dich. Darauf sie in vollem Ernst, beweis es mir. Ich gehe auf ihr Profil und like jeden einzelnen Status von ihr, ohne ihn zu lesen. 119 Likes, 4.47 Uhr. Meine Mutter fragt zu meiner Statusmeldung, was hast du da geschrieben? Eine elektronische Demo. Da lacht meine Mutter. Und lacht. Sie lacht. Meine Mutter, die meistens den ganzen Tag lang weint, fällt auf den Rücken vor lauter Lachen. 138 Likes. 5.09 Uhr. Nach einer langen Nacht mit meiner Mutter über Facebook sagt meine Mutter mürrisch, alle Nachbarn haben Tomatenmark gemacht, nur wir nicht. Was ist denn nun, Mama? Wir haben uns doch gerade eben noch über die Technokraten und andere entscheidende Dinge unterhalten. Likes. 21. November 2012, 18.20 Uhr. Meine Freundin sagt, die Revolution ist echt prima, wenn sie nur zum Beispiel in China stattfinden würde oder im Fernsehen. 90 Likes. 22.21 Uhr. Verfluchtes Leben, bei dem dein Tag beginnt mit steh auf, ein Kampfjet, steh auf. 108 Likes. 25. November 2.45 Uhr. Am Telefon. Genau als sie beschloss, mir zu verraten, was sie anhat, warf das Flugzeug die Bombe ab. 103 Likes. 4.21 Uhr. Sie sagt, erzähl mir was von dir und mach mir den Hof. Ich bin Abu Said, der außer dir noch 312 Liebhaberinnen hat. Ich lebe in einem islamischen Kalifat, seit ein Kind aus Deira den Satz, das Volk will den Sturz des Regimes an eine Wand geschrieben hat. In meiner Kindheit habe ich einmal einen Huhn gestohlen und es dann mit einem Stück Glas, das ich im Müll gefunden hatte, geschlachtet. Dann sammelte ich ein wenig Brennholz und Plastiktüten, zündete alles an und grillte das Huhn darüber. Ich grillte es mit seinen Federn. Und einmal haben meine Freunde und ich einen Religionsunterricht geschwänzt. Wir gingen rauchen. Und wie Renato im Film Marlina, maß dann jeder seinen Pimmel und teilte den anderen die Länge mit. Wir logen. Wir tricksten beim Ergebnis wie eine Frau, die man nach dem Alter fragt. In der Uni gefiel mir ein Mädchen, das Plastikarmreifen trug. Er schrieb auf seine Seminarblätter immer Dinge wie fuck off oder fuck all. Und manchmal zeichnete sich ein lächelndes Gesicht auf die Fingerkuppe. Ich habe Die Würze der Verliebtheit für die Kenntnis des Fickens von Imam El-Suyuti gelesen, sehe mir aber trotzdem immer Pornofilme an. Am besten davon gefallen mir Outdoor-Pornos, also die, die unter freiem Himmel gedreht worden sind. Was mich daran besonders anspricht, sind die Passanten und die Autos, die im Hintergrund der Szene einfach vorbeifahren, ohne sich für diese Nackten zu interessieren. Als befänden sie sich alle in der Warteschlange auf dem Gehweg vorm jüngsten Gericht. Ich bin Abu Said, der in einem islamischen Kalifat lebt, um es in deinen Worten auszudrücken. Meine Freundin, ich weiß nicht, wie ich dir den Hof machen soll. Wenn es unbedingt sein muss, kann ich dir zum Beispiel sagen, ich sehe dein Gesicht jeden Tag in einem neuen Stück Metall. Oder das Geräusch des Hammers ähnelt deiner Stimme. Oder die Funken, die von der Schweißmaschine abspringen, sind so heiß wie deine Brüste. Ach, und so weiter. 162 Likes. 15. Dezember 2012, 4.32 Uhr. Und so mussten wir also kürzlich feststellen, dass eine Revolution nur in Ländern möglich ist, die ohnehin bis zu einem gewissen Grade demokratisch sind, beziehungsweise wo gewisse Freiheiten respektiert werden. Revolution funktioniert nur gegen Staatsoberhäupter, die ihre Völker zumindest ein bisschen respektieren. 114 Likes. 3. Januar 2013, 10.20 Uhr. Gestern wollte mein Bruder, der einer der richtigen Kerle im Dorf ist und der weder lesen noch schreiben kann, den Führer eines Rebellenbataillons treffen, einen gewissen Scheich so und so. Er bat den Wachmann, den Scheich herzurufen. Jener antwortete ihm in astreinem Hocharabisch, der Scheich hat im Moment leider Gottes keine Zeit. Darauf mein Bruder, hat im Moment leider Gottes keine Zeit, Mann. Ich ficke dieses Hocharabisch. 163 Likes. 11.39 Uhr. Ein Freund fragte mich letztens, wie kannst du nur ficken auf deine Pinnwand schreiben? Mein Freund, wenn man nicht mal ficken auf seine Pinnwand schreiben darf, warum sollte man dann überhaupt das Regime stürzen wollen? 141 Likes. 13.19 Uhr. Mein bei der politischen Opposition engagierter im Ausland lebender Freund, an dem mir viel gelegen ist, fragt mich, brauchst du denn irgendwas? Kann ich dir denn irgendwas schicken? 571 Likes. 10. Januar, 16.43 Uhr. Die Frauen der Nachbarschaft versammeln sich bei meiner Mutter und unterhalten sich über Facebook. Meine Mutter fragt eine der Frauen, wie viele Likes bekommt dein Sohn so am Tag? Naja, schon so 30, 35. Wenn's hochkommt, sind es 50. Meine Mutter zieht lange an ihrer Zigarette und sagt dann, mein Sohn macht über 150 Likes. 205 Likes. 14. Januar, 12.17 Uhr. Ich bin ein großer Schriftsteller. Ich verstecke meinen Kopf in einem schwarzen Strumpf. Ich schreibe und veröffentliche meine Texte auf kostenlosen Seiten im Internet. Dann nehme ich meine Klickmaus aus der Tasche, halte sie den Lesern an den Hals und sage, lies jetzt. 159 Likes. 15. Januar, 19.49 Uhr. Wo genau wohnst du, Abud? Genau hinter dem Ahrar-el-Sham-Bataillon. 106 Likes. 16. Januar, 12.32 Uhr. Noch scheußlicher als das Massaker ist diese alberne elektronische Trauer. 168 Likes. 20. Januar, 13.14 Uhr. Ich habe Lust, alles, was an Wörtern in meinem Magen liegt, mit einem Mal auszukotzen. Jeden Albtraum, den ich hatte, jeden Film, den ich gesehen habe, jedes Buch, jede Frau, alle Zigaretten, die ich je geraucht habe. Mit einem einzigen Seufzer werde ich sie ausstoßen wie ein betrunkener Drache und mich meinem Leben überlassen. Mein Leben, das sich in eine Müllhalde verwandelt hat. Dunkelheit und metallene Kälte, Sardinenbüchsen, Zigarettenstummel, Damenbinden, Munition und ein Mörder. 84 Likes. 23. Januar 2013, 16.23 Uhr. Ich werde eine Chipstüte aufblasen und dann laut zerplatzen lassen. Der Nusra-Front zum Trotz. 111 Likes. 24. Januar 17.44 Uhr. Früher pflegte ich das Chatfenster zu öffnen, mir das hübscheste Mädchen online herauszusuchen und ihm schließlich zu schreiben, ich liebe dich. Inzwischen öffnet meine Mutter das Chatfenster, sucht ein Mädchen nach ihrer Laune aus und schickt ihm gemeine Icons, wie dieses eine mit dem Gesicht, das seine Zunge herausstreckt, oder das andere, das sein Maul aufreißt wie ein hungriger Wurm, oder jenes Pinke, das wohl wie Satan aussehen soll. Meine Mutter kann nicht schreiben, aber bei diesen Icons kann sie sehr wohl zwischen Gut und Böse unterscheiden. Deswegen hat sie auch kein einziges Mal ein Smiley oder eine Blume oder ein Herz angefasst. 154 Likes. 27. Januar, 21.25 Uhr. Ich stelle mich mir als großen Facebook-Diktator vor. Und wie ich eines Tages fallen werde. Wie jeder Tyrann fallen muss. Das Szenario nach dem Fall stelle ich mir folgendermaßen vor. Enorme Menschenmassen, die aus meinen Facebook-Freunden bestehen, stürmen mein Profil. Und plündern es. Einer trägt meinen Text auf seinen Schultern und läuft mit ihm davon. Ein anderer nimmt meine Freundin als Geisel. Während andere wiederum alles, was ich geschrieben habe, zusammenraffen und auf den Straßen aufhäufen, wie man Heuhaufen macht, um es dann mit dem billigsten Feuerzeug anzuzünden. Mein Name und mein Profilbild wird man die Straße entlang schleifen, wie man die Statue Saddam Husseins im Irak geschleift hat. Einer meiner Freunde, wahrscheinlich ein Dichter, wird vor Freude jubelnd durch die Straße stolzieren, eines meiner Fotos in seiner Hand und in der anderen einen Schuh, mit dem er auf das Foto eindrischt. Während meine Freundin völlig ahnungslos und ohne einen blassen Schimmer eine Pressekonferenz abhält, in der sie sagt, wir haben sie belagert und fertig gemacht, diese ungläubigen Marionetten des Kolonialismus. Likes. 29. Januar, 2.20 Uhr. An diejenigen, die sich noch immer fragen, wer Abud Said ist. Ich bin Abud Said. Wohnhaft in Manbij, wo Mädchen nicht in Cafés gehen und wo kein Gebäude höher als 4 Stockwerke ist. Jedes Mal, wenn ich meinen kleinen Neffen auffordere, Allahu Akbar zu sagen, sagt er, schäm dich. In der Schule saß ich immer auf der letzten Bank. An die Uni bin ich gegangen, weil ich ein Mädchen ohne Kopftuch kennenlernen wollte, das ein Handy mit Bluetooth besaß. Sie nannte ihr Handy Catwoman. Und ihretwegen habe ich meines dann Miau getauft. Dennoch war ich ihr egal. Ich arbeite als Schmied. Das heißt Hammer, Bolzen und 13er, 14er Schüssel. Ich schlafe mit 7 Geschwistern im selben Zimmer und besitze keinen Schrank. Weswegen ich meine persönlichen Briefe im Hühnerstall verstecke. Manchmal passiert es, dass eine Henne auf den Satz »Ich liebe dich« ein Ei legt. Es ist auch schon vorgekommen, dass mir eine Henne auf das PS gekackt hat. Meine Mutter weiß nicht, wie man Lasagne kocht. Und bis voriges Jahr dachte sie noch, dass ein Croissant ein teures Gericht sei, das man mit Messer und Gabel isst. Jede Nacht träume ich, ich sei Hannibal Lecter und vor mir auf dem Tisch lege das Gehirn des Mädchens, das ich liebe. Im Bus setze ich mich immer meiner Nachbarin gegenüber, um sie zu beobachten. Und ich habe in meinem Leben noch kein Flugzeug gesehen, mit Ausnahme von Kriegsflugzeugen. Meinen Strom zapfe ich vom nächstgelegenen Strommast ab. Und meine Internetrechnung zahlt ein Mädchen aus der Oberschicht. Die Kinder in meinem Viertel machen sich lustig über das große Muttermal auf meiner Stirn. Und mein großer Bruder glaubt mir nicht, dass ich ein Dichter bin. Während meine Cousins, wenn sie es wüssten, auf Töpfe und Blechdosen trommelnd hinter mir herlaufen würden. Ich habe einen Bleistift, mit dem ich manchmal etwas kritzle und den ich mit einem Messer spitze. Der letzte teure blaue Stift, den ich geschenkt bekommen habe, ist mir in der Hemdtasche geplatzt. Bei Hochzeiten setze ich mich immer neben den Sänger. In den Zelten, die man bei Trauerfeiern aufstellt, bin ich derjenige, der den Trauergästen den bitteren Kaffee serviert. Und in Cafés ist mein Tisch immer der Tisch der Ignorierten. Ich bin Abu Zaid und ich kraule das Tier in meinem Inneren am Nacken, auf das es wachse wie ein blinder Wolf. 402 Likes. 402 Likes. لو كنت عامل بناء لو كنت فاتح حلا لو كنت داير عسواق حشارك بالاضراب لو كان شغلك شوفير كنت معلم كنت جير يلي بالك بده يصير اذا بتشارك بالاضراب ببلدك لا تكون زبون لا تنفع يلي بخون دم الشهداء عليه بهون يلي بيفتح بالاضراب اضرابك بهالايام جلطة بارو النظام شمعة ما بيلقى الظلام شارك بالاضراب